Und so muss denn jener Protestantismus, der dafür ein neu erstehendes deutsches Leben zeugt und streitet, pro vita testare, zu gewaltiger Glut emporflammen, auf das des Erzfeindes böser Vernichtungswillen von solchem Protestantentum hinweg gesenkt und eingeäschert werde. Kampf nach zwei Fronten wird es hier für das Leben des deutschen Menschen zu führen geben, denn sowohl Roms als auch Zions weltumspannender Wille gilt der Vernichtung lebendigen deutschen Menschentums. Und die Konkurrenten um die Weltmacht arbeiten sich in die Hände und sind eines Sinnes, wenn es diesen deutschen Menschen zu vernichten gilt. Die Ausscheidung aber des Alten Testamentes aus dem Unterricht, das ist also aus dem Geistesleben der heranwachsenden deutschen Jugend, wird hier notwendig die erste befreiende Tat sein müssen. Dann erst wird deutscher Geist genugsam lebendig, neu erstarkt und unüberwindlich sowohl Roms Entichung als Zions Entwurzelung und umstürzlerischer Verdrehung standhalten, wenn er in bewusst primärer Lebensverwurzelung unerschütterlich geworden der mütterlichen Erde in inniger Berührung verwachsen bleibt. Dies bis ins Physiologische des Wiederauflebens und neu in Tätigkeit tretens jener Gehirnpartien, die der primären Fixation dienen, zu erreichen und durchzuführen, wird die schwere und große Aufgabe der wahren Erzieher des deutschen Volkes werden, die es befähigen sollen, was es bislang nur den Dingen gegenüber vermochte, auch dem Menschen gegenüber in unmittelbarer Berührung zu tun und den Freund vom Feinde zu unterscheiden, diese scheinbar leichteste, tatsächlich aber für den Deutschen allerschwierigste Tätigkeit lebendig fassenden Geistes. Dann wird er, wenn ihm sein Erzfeind vom Wiederaufbau spricht, das höhnisch verschmitzte Grinsen des guten Einverständnisses der hinter der Maske des Deutschtums einander zublinzelnden Eingeweihten bemerken und endlich die falschen Führer mit Geißelhieben zum Tempel hinausjagen. Dies die große Säuberung, ohne welche ein wahrer Wiederaufbau nicht möglich ist. Wie der Wiederaufbau Deutschlands unter jüdischer Führung ausschauen würde, unterliegt heute keiner Frage mehr, nachdem Walter Rathenau denselben befehligt. Der Verfasser muss hier ganz offen bekennen, dass er diesem vom Judentum so hochgepriesenen Mann dank der suggestiven Einwirkung, die das jüdische Schrifttum vor dem Kriege doch noch auf jeden haben musste, der in Zions geheime Weltpläne nicht eingeweiht war, völlig falsch beurteilt hatte. Wenn Rathenau dem Judentum in einem seither aus dem Buchhandel zurückgezogenen Aufsatze Sklaveneigenschaften vorgeworfen hatte, so war dies in der Tat ein Ingenuus, wie wir es damals zu deuten wussten, sondern Herrschaftsgelüste, eben für sein auserwähltes Volk im symbolzionistischen Sinne. Und erst heute versteht der Verfasser einen Ausspruch Rathenaus, der ihm gegenüber vor vielen Jahren gefallen war, richtig: die weltgeschichtlichen Ereignisse der Zukunft würden oft lediglich in ein paar bedeutsamen, nur dem Kenner verständlichen Ziffern festgelegt sein. Nun, dass derjenige, der die Mechanisierung der Zeit mit heuchlerischem Bedauern in einem Buche als ehernes Gesetz unserer Zeit aufstellt, indes er mit Eingeweihten in trefflicher Organisierung des beweglichen Geistes dafür Sorge trägt, dass besagte Mechanisierung zustande komme, in den Ziffern berichten von Vertrustungen, von Fusionierungen, von unter einen Hut und unter eine Oberaufsicht gebrachten Aktiengesellschaften die Weltgeschichte der Zukunft erblickt, verstehen wir heute gar wohl. Müssen aber gleichzeitig betonen, dass eine Weltordnung, in der die verruchten Weltherrschaftsmethoden Zions eine solche Geschichte zeitigen, uns als das entsetzlichste Unglück und die furchtbarste Trostlosigkeit erschiene, die der Menschheit jemals erstehen könnten. Und so werden wir denn, es sei hier verkündet, mit allem, was wir an Kraft und Ausdauer besitzen mögen, dafür zu kämpfen wissen, dass solche Weltordnung und solche Weltgeschichte nicht zu dauerndem Weltbilde erstarre. Man sieht, Unendliches gilt es zu tun. Und genug ist's des tatenlosen Geschwätzes, wie es im Wortbereiche dem sekundären Menschen so lange Ersatz für wahrhaft zugreifende und fassende Tat gewesen war. Heute mehr denn je wird es sich entscheiden, ob der alte deutsche Trostspruch Am deutschen Wesen wird einst die Welt genesen, mehr ist als großsprecherische Überhebung. Dass wir das letzte Volk sind, in welchem die Gabe des Denkens, des sich Bewusstwerdens des Urgrunds eigener Art noch groß genug sein könnte, das furchtbare Weltjoch Zions abzuschütteln, zeigt ein Blick auf alle anderen großen arischen Völker der Erde. Der Russe hat in unstetem Flatterspiele dahin und dorthin mit fassenden Kräften gegriffen, ohne über das Chaos willkürlicher und durcheinanderspielender Versuche hinauszugelangen. Der Engländer hat durch sein Welthandelsleben fassende Kraft nur in starrer Ich-Sucht, in dem schematisierten Ideal des Gentlemans, in der von keinem persönlichen Erlebnisse neu belebbaren Sitte und heuchlerischen Sittlichkeit erstarren lassen und ist jener Mechanisierung des Geistes aus eigenem Antrieb verfallen, wie sie der Bewegliche zu seiner Weltüberlegenheit so gut gebrauchen kann. Der Franzose hat fassende Kraft nur mehr in den Dienst der jeweilig herrschenden fixen Idee gestellt, die er nur mehr mit einem an Rotglühhitze der Verbissenheit und Wut grenzenden Fanatismus zu speisen weiß, so dass er blind und taub für alles rund um ihn und nichts hört und sieht, denn das eine, das ihn erfüllt, berauscht und verblendet. Dies aber ist ein Zustand des fassenden Geistes, über den die psychagogischen Künste des Weltbeweglichmachers mit spielender Fertigkeit gebieten, so zwar, dass dieser unmäßig Wollende zum willenlosen Werkzeug seines Zuchtmeisters Zion zu werden vermag. Amerika aber, das letzte große Weltreich arischer Rasse, hat bereits dank der Oberhoheit der Maschine über den Menschen, der Vertrustung aller Industrien, der Politik als unumschränktes Werkzeug einzig und allein der Geldmagnaten jenen Zustand erreicht, der sich mit dem Idealbilde der jüdischen Weltherrschaft geradezu deckt. Wer noch zögern sollte und noch bezweifeln, dass des fassenden Geistes allerletzte Stunde gekommen ist, dass jetzt oder nie die Tat der Erlösung in deutschen Hirnen geboren werden muss, der lese den Brief eines deutschen Arztes aus jenem Amerika, das wahnwitziger Verblendung selbst heute noch als Land der Freiheit vorschwebt, und erwache an diesen furchtbaren Schilderungen zum Entschluss und Tat, wenn er nicht will, dass vor Ablauf eines Menschenalters das gesamte arische Menschentum der gleichen Entlebendigung verfalle, von der es dann kein Wiederauferstehen mehr geben könnte.